Rahmsuppe. 3/4 Liter Wasser, 3/8 Liter Sauerrahm, Kümmel, Pfeffer, Essig, 2 Esslöffel Mehl. Das Wasser mit dem Kümmel aufkochen, den Rahm mit dem Mehl versprudeln und in das kochende Kümmelwasser geben. 10 Minuten kochen. Salz, Pfeffer, Essig nach Geschmack beigeben. Guten Appetit! Ich glaube, dass man an dem Bernhard in einer exemplarischen Weise studieren kann, was Schreiben ist. Das heißt, die ganze Lebensenergie, eigentlich das ganze Leben, mündet in dieser Literatur. Und in der Sekunde der Beerdigung ging bereits die Legendenbildung los, die ja heute geradezu groteske Züge angenommen hat. Wahrscheinlich sogar diese 3-Stunden-Sendung, die Sie jetzt hier im Rundfunk machen, eine Folge dieser Devotionalienverehrung, ist ja auch was Herrliches. Heute ist mal kurz davor, die Bernhard-Kugeln zu gießen. Nach den Mozart-Kugeln, die Bernhard-Kugeln. Jetzt gibt es auch eine Klaus-Beimann-Suppe, gab es auch schon. Oder ein Theatermacher-Brot und was weiß ich. Und ein Gulasch-Tatar, was weiß ich. Ausstrahlen. Und das nicht nur weltweit, sondern universell. Die lange Nacht über den Theatermacher Thomas Bernhard. In der ersten Stunde Thomas Bernhard, der Übertreibungskünstler. In der zweiten Stunde großes Solo für Thomas Bernhard. Bernhard über Bernhard. In der dritten Stunde das ganze Bernhard-Theater. Theatermacher unter sich mit Hermann Beil und Klaus Peimann. Jänner 1972. Gegen 12 Uhr sitzen wir bei mir zu Hause beim Mittagessen. Es gibt Grammelknödel mit Sauerkraut, vorher Rahmsuppe, weil Bernhard sie gern isst, mit gebackenen Weißbrotschnitten. Beim Mokka schwärmt Thomas Bernhard von Bruno Ganz. Er sagt, wenn jetzt noch was schief geht, dann kann es nur mehr das Stück sein. Thomas Bernhard wurde am 10. Februar 1931 in Heerlen in Holland geboren. Er ist Salzburger. Immer wieder sucht er die Landschaft seiner Vorfahren, den Flachgau, auf. Die Zeit, die er in Wien verbrachte, betrachtet er als verloren, insofern er gezwungen war, in dieser bewunderungswürdigen Architektur mit ihren Bewohnern zusammenzutreffen. Die Wiener sieht er nicht liebenswürdig, sondern von der Unfähigkeit, sich selbst zu kritisieren, berauscht. Diese Beobachtung trifft auch die jungen und zäh älter werdenden Literaten dieser Stadt, die Epigonen von Natur aus in den Kaffeehäusern bei lebendigem Leib vermodern. Keiner Hymne und keines Intellekts fähig beweihräuchern sie sich gegenseitig an den Extratischen und in den Spalten der schmutzigsten, witzlosesten und unbedeutendsten Zeitungsblätter der Welt. Die einzige deutschsprachige Dichterin von Rang, die er kennt, ist Christine Lavand. Einen lebenden deutschen Dichter der Weltliteratur hat er bis jetzt nicht gefunden. Er ist wütend über das Fehlen auch nur einer einzigen Kritikerpersönlichkeit in Österreich. Er findet Doderer langweilig, alle anderen eingebildet und ebenso wenig wert. Er hat sich damit abgefunden, in einem Land zu leben, das das Schönste ist, das er kennt, und unter Kunst- und Literaturbetreibenden, die 60 bis 100 Jahre zurück sind. Er schreibt, um nicht vor Langeweile und Missmut zu sterben. Seine Arbeit aber verrichtet er mit Energie, mit Zähigkeit und mit Gleichgültigkeit gegenüber seinen Feinden. So ein Selbstporträt von Thomas Bernhard, erschienen im Oktober 1959 in der Monatszeitschrift Der Morgen. Die Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten. Es antwortete eine Gruppe Wiener Literaten mit einem Brief. Aus dem Café Havelka Wien im November 1959. Selten steht es dafür, an Redaktionen von Zeitungen oder Zeitschriften offene Briefe zu richten. Diesmal aber wäre Schweigen mit sträflicher Trägheit gleichbedeutend. Bisher haben Sie in der Rubrik Junge Köpfe mit sauberer Feder den Werdegang junger Persönlichkeiten dargestellt und uns oft interessante Begegnungen ermöglicht. Ob uns die jüngste Bekanntschaft, die Sie uns vermitteln wollen, sehr angenehm ist, müsste wohl doch erörtert werden. Sie schreiben Sätze, die unserer Ansicht nach die Redaktion nicht verantworten kann. Gleich eingangs springt uns eine blendende ins Auge. Die Zeit, die er in Wien verbrachte, betrachtete er als verloren. insofern er gezwungen war, in dieser bewunderungswürdigen Architektur mit ihren Bewohnern zusammenzutreffen. Wie erinnerlich hat ein bedeutender Führer in letzter Vergangenheit, dem hierorts als Künstler Anerkennung versagt blieb, ähnlich gedrechselte Maximen von sich gelassen. Auch er fühlte sich in einem flachen Gau wohler, weil unbehelligt, als in der kosmopolitischen Atmosphäre des Wiener Cafés. Inwiefern Christine Lavand, die wir alle sehr schätzen, auch wirklich mit Bernhards Klischeelob gedient ist, mag dahingestellt bleiben. Was den einzigen lebenden Dichter von Weltruf betrifft, der nicht zu finden sei, so möchten wir Bernhard auf sich selbst weisen. Ach, wie das Gute doch nahe liegt. Soweit eine typische Szene aus dem Leben des Thomas Bernhard, damals 28 und Verfasser zweier unbeachteter Gedichtbände. Wir wissen nicht, handelt es sich um die Tragödie um der Komödie oder um die Komödie um der Tragödie willen. Die öffentlichen Auftritte Bernhards ähnelten oft im erstaunlichen Maße dem Verhalten seiner Romanfiguren. Sie führen einen vergeblichen Kampf gegen Nichtskönner und Nichtswisser, die in ihrer absoluten Unfähigkeit einen katastrophalen Mist nach dem anderen verzapfen. Ob Literaten, Politiker, Preisverleiher, Schuldirektoren oder ehemalige Freunde und Förderer, nahezu niemand bleibt von ihm verschont. Mit 50 kam er zu dem Ergebnis: Ich und meine Arbeit haben so viele Feinde, wie Österreich Einwohner hat. Die Kirche, die Regierung auf dem Ballhausplatz und das Parlament auf dem Ring eingeschlossen. Und heute, 22 Jahre nach seinem Tod, der österreichische Autor Josef Haslinger. Er wird hochgeschätzt, erstaunlich hochgeschätzt. Alle, die ihn früher angegriffen haben und die türschlagend das Burgtheater verlassen haben, alle schätzen ihn. Es gibt überhaupt keine Kritik mehr an Bernhard in Österreich. Es gab mal einen Kunstminister, Minister für Unterricht und Kunst, der hieß Moritz. Der jedenfalls hat damals den Thomas Bernhard zu einem Fall für die Wissenschaft erklärt und dann hinzugefügt, und ich meine nicht die Literaturwissenschaft. Er hat ihn also kurz der Psychiatrie empfohlen. Und dieser Moritz hat später Beiträge zu Thomas Bernhard geschrieben und dass er einer der Autoren war, die er am meisten geschätzt hat. Also Thomas Bernhard ist ein Nationalheiliger geworden. Ein merkwürdiger Nationalheiliger und weltberühmt dazu. In über 27 Sprachen ist sein Werk mittlerweile übersetzt. Auf allen großen Bühnen der Welt wird er gespielt, indes die Sekundärliteratur über ihn längst unüberschaubar geworden ist. Nahezu nichts von ihm bleibt unveröffentlicht, scheint es, wenn man die Herausgabeflut in jüngerer Zeit betrachtet. Frühe Zeitungsartikel und späte Leserbriefe, kryptische Dankesreden und geharnischte Absagen, Jugendgedichte und verschollen geglaubte Altersfragmente. Und all das folgt, kaum gedruckt, auch schon als Hörbuch. Thomas Bernhard ist sehr präsent und seine Bücher verkaufen sich und jeder kennt ihn. Und es gibt überhaupt keinen Rülpser seines Werkes, der nicht irgendwo verlegt wird und ausgegraben wird und wo nicht was draus gemacht wird im Theater. Jedes halb gegorene Stück wird irgendwie zu einem ganzen Stück ausgebacken, nur weil es Thomas Bernhard ist. Das ist schon ein Phänomen. Aber das hat sich sehr, glaube ich, von seinem Autor und seinem Leben und zu dem, wie er als Person war und so weiter, abgelöst und ist eine Art von Widerspiegelung eines Mentalitätsproblems vermutlich geworden, das der Thomas Bernhard dann doch irgendwie verkörpert hat. Ich meine, man sieht das ja auch in der Art, wie er sich in der österreichischen Provinz literarisch eingenistet hat. Es gibt also diesen wunderbaren Spruch über die österreichische Küche, dass das alles völlig unerträglich ist und so weiter. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass er in Gaspolzhofen im Gasthaus Frittatensuppe gegessen hat und ein paar Kändel gegessen hat mit großer Begeisterung. Und der Wirt, wenn man dort hinkommt, setzt einem heute noch an den Thomas Bernhard-Tisch und hält große Stücke darauf, dass der Bernhard als Stammgast war und mit Begeisterung diese österreichische Küche verzehrt hat. Ja. In seinem Werk findet sich natürlich genau das Gegenteil. Immer diese riesen Fettaugen in der Suppe. Selbst in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Leber, Knödelsuppe oder Frittatensuppe? Das war immer die Frage. So stellt sich die Sein- und Nichtseinsfrage in Bernhards Stück »Der Theatermacher«. Bernhard lässt nicht nur an der Frittatensuppe kein gutes Haar. Die Kirche, der Katholizismus, der Sozialismus, Österreich, Wien, Salz und Augsburg, die Menschheit im Allgemeinen sowie Schauspieler, Schriftsteller und Ärzte im Speziellen, alle bekommen ihr Fett weg. Immer pauschal, immer vernichtend. Ich fahre seit etwa 15 Jahren jedes Jahr im Sommer auf dieselbe griechische Insel Urlaub machen. Und wir sind da ein Freundeskreis, der so zwischen 15 und 25 Personen pendelt. Wir treffen uns dort und es gibt jeden Abend eine Lesung am Strand. Und es wird vor allem Thomas Bernhard gelesen. Und diese Runde ist sozusagen in Bernhard eingelesen und hat eine riesige Freude dabei, wenn Bernhard sozusagen herzieht gegen bestimmte Personen, zum Beispiel die Jäger von Oberösterreich oder die österreichische Küche oder wer immer so seine Angriffsobjekte der österreichischen Gesellschaft waren. Im Grunde die gesamte katholisch-nationalsozialistische Bevölkerung Österreichs, wie er das zu sagen pflegte. Manchmal hat er sozialdemokratisch dann auch noch dazu gesagt, das ist sozusagen für ihn alles ein einziger Sumpf gewesen. Ich sehe das gar nicht so sehr jetzt unter irgendeiner Kategorie, einer spezifischen literarischen Größe, aber ganz offensichtlich trifft das sehr gut eine österreichische Mentalität, in der wir uns wiedererkennen und die uns, weil sie wahrscheinlich auch ein kleiner Teil von uns ist, zum Lachen bringt. Masochistisch wie wir sind, ja, ist ein großes Vergnügen, weil man ja nicht sich selbst hineinprojiziert, sondern es sind ja immer die anderen, auch wenn man ein bisschen weiß, dass man natürlich selbst ähnlich ist. Aber insofern ist ein sehr österreichischer Autor in diesem Gestus des Nörglings und Grantelns und der Bösartigkeit und des Heruntermachens und so. Und das hat etwas Musikalisches, das hat etwas Einlullendes. Und es hat etwas Erfreuliches, weil es einem sozusagen über den Sumpf des Lebens erhebt. A wie Arbeit. Die meisten Arbeiter und Handwerker glauben heute, dass es genug ist, wenn sie den blauen Arbeitsanzug anziehen, ohne auch nur irgendetwas zu tun, von einer nützlichen Tätigkeit ganz zu schweigen. Sie Schauspielern Arbeit und ihr Kostüm ist der den ganzen Tag getragene blaue Arbeitsanzug. Mit diesem rennen sie ununterbrochen umher und kommen tatsächlich sehr oft auch in Schweiß darin. Aber dieser Schweiß ist ein falscher und deshalb perverser und beruht nur auf geschauspielerter Arbeit, keiner wirklichen. Auch das Volk ist längst darauf gekommen, dass geschauspielerte Arbeit einträglicher ist als wirklich Getanes, wenn auch bei weitem nicht gesünder, im Gegenteil. Und schauspielert Arbeit nur noch, anstatt sie tatsächlich zu verrichten, wodurch die Staaten auf einmal, wie wir sehen, vor dem Ruin stehen. In Wahrheit und in Wirklichkeit gibt es nur mehr noch Schauspieler auf der Welt, die Arbeit spielen, keine Arbeiter. Alles wird geschauspielert, nichts mehr wird wirklich getan. Industrie. Die Industrie erzeugt alles viel zu klein heute, sage ich zum Fuhrmann. Sie macht alles zu kurz und zu eng. Und die Qualität ist die schlechteste. Im Grunde laufen die Leute mit Kleidern herum, die ein Betrug sind, weil sie zu kurz sind, zu eng sind, zu schlecht sind. Die Leute haben aber auch längst kein Gefühl mehr für Qualität, für Haltbarkeit, für Erstklassigkeit. Schon in kurzer Zeit zerfällt alles, was man anrührt. Aber die Industrie hat nichts anderes im Kopf, als Erzeugnisse auf den Markt zu werfen, die in kurzer Zeit wertlos sind. Man schlüpft in ein Hemd hinein, sage ich, und es zerreißt. In die Hose und sie zerreißt. Man setzt den Hut auf und er zerreißt. Man kann anziehen, was man will, es zerreißt in kürzester Zeit. Wäscht man es, geht es ein und so fort. Zieht man an neuen Schuhbändern, zerreißen sie. Klappt man die Schnalle zu, zerbröckeln sie. Bückt man sich im neuen Mantel, zerreißt er. Alles zerreißt und zerbricht und zerbröckelt. Das ist der Fortschritt. J wie Jäger. Die Lustigkeit im Jägerhaus war aber für meine Begriffe und aus meiner Erfahrung heraus immer eine ziemlich gemeine und niederträchtige gewesen. Die Jäger hatten eine gemeine und niederträchtige Lustigkeit, die aus dem andauernden Hersagen von faulen und ganz und gar gewöhnlichen Witzen bestand, die ich niemals als Lustigkeit empfinden konnte, ohne das Gefühl zu haben, mich zu beschmutzen. Das war auch immer der Hauptgrund, warum ich das Jägerhaus verabscheute. Während diese faulen und durch gewöhnlichen und abgrundtief primitiven Witze im Jägerhaus meiner Mutter immer gefallen haben. Sie ergötzte sich an nichts mehr als an diesen Witzen. Jedes Mal war sie mit Tränen vor Lachen in ihren Augen aus dem Jägerhaus herausgekommen, was selbst mein Vater einmal als pervers bezeichnet hatte. Sie war sich niemals zu dumm gewesen, halbe Nächte lang mit den Jägern ihre stupiden Lieder zu singen, mit den Jägern auf einer Bank zu sitzen und mit den Jägern zusammenzurücken und sich von diesen in unzweideutiger Weise nicht nur anreden, sondern zu vorgeschrittener Stunde auch angreifen und in den Hintern zwicken zu lassen, wie ich sagen muss. Ö wie Österreicher. Die Österreicher haben nicht den geringsten Geschmack. Jedenfalls schon lange Zeit nicht mehr. Wo man hinschaut, herrscht die allergrößte Geschmacklosigkeit. Und was für eine allgemeine Interesselosigkeit. Als ob der Mittelpunkt nur der Magen sei, sagte ich, und der Kopf völlig ausgeschaltet. Ein so dummes Volk, sagte ich, und ein so herrliches Land, dessen Schönheit andererseits unübertroffen ist. Eine Natur wie keine zweite und so an dieser Natur desinteressierte Menschen. Eine so hohe Kultur von Alters her, sagte ich, und eine solche barbarische Kulturlosigkeit heute, eine verheerende Unkultur. Ganz zu schweigen von den deprimierenden politischen Verhältnissen. Es wie Schauspieler. In gewisser Weise sind die Schauspieler Dummköpfe. Auch die größten, auch die berühmtesten. Laufen ihrer Mittelmäßigkeit davon und werden von der Mittelmäßigkeit eingeholt. Ausnahmslos. Machen es sich zu leicht. Brillant, sagen die Leute, brillant. Aber es ist doch nur der Dilettantismus. In ihrer Nähe ist alles abgeschmackt, Vorgegebenes, Oberflächliches. Selbst das Erhabenste fängt an zu stinken. Set wie Zeugnisse und Titel. So können wir ohne weiteres sagen, dass in der Menschheit nicht die Menschen unter sich verkehren, sondern nur die Zeugnisse und Titel. Die Menschen sind in der Menschheit grob gesprochen gleichgültig. Wichtig sind nur die Titel und Zeugnisse. Nicht Herrn Huber treffen Sie im Kaffeehaus, sondern den Doktortitel Huber. Nicht mit dem Herrn Meier gehen Sie essen, sondern mit dem Diplom-Ingenieur desselben Namens. Erst dann, scheint es, haben Sie Ihr Ziel erreicht, wenn Sie nicht mehr der Mensch, sondern der Diplom-Ingenieur sind. Wenn Sie nicht mehr, wie Sie glauben, nur die Frau Müller, sondern die Frau Gerichtsrat sind. Und Sie empfangen in Ihren Büros auch nicht das Fräulein, sondern das ausgezeichnete Zeugnis. Diese Zeugnis- und Titelsucht ist zwar in ganz Europa verbreitet, aber sie hat zweifellos in Deutschland und vor allem in Österreich einen Grad von Ungeheuerlichkeit und Groteske erreicht, der niederschmetternd ist. Erst neulich habe ich zu Gambetti gesagt, die Österreicher und die Deutschen schätzen nicht die Menschen, sondern nur die Titel und Zeugnisse. Ja, sie gehen so weit zu glauben, der Mensch entstehe erst in dem Augenblick, in welchem er ein Zeugnis erhalten oder einen Titel erlangt habe. Vorher sei er der Mensch. Alle Menschen werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder, werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder. Ruhe! Ich möchte es jetzt übersetzen. Ohne Genierer, wie ich bin. Ich wünsche euch allen einen Haufen Grätzen, einen Zeck im Ohr und den Weg weh. Alle Menschen sind wieder, ich möchte sie in die Goschen hauen. Wir sind alle Menschen wieder, in die Goschen möchte es hauen. Von der Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backeras. Alle Menschen sammert's wieder, wann ich letztlich gehre Hass. Es gab einen österreichischen Burgschauspieler, Kurt Sowinetz, der hat sich einmal unter die Liedermacher gemischt im Alter und hat die Europahymne, die damals, glaube ich, noch gar nicht Europahymne war, sondern einfach Schillers Ode an die Freude, vertont durch Beethoven war, auf Wienerisch mit einem neuen Text versehen. Und da hieß es dann, alle Menschen sind wir zwider, ich kenn's in die Goschen hauen. Und das war auch eine Hymne, die sozusagen in Wien ubiquitär war. Also jeder kannte das und jeder hat das zitiert eine Zeit lang. Das hat sofort gestimmt. Und damit würde ich es ein bisschen vergleichen. Die Goschen hauen. Alle Menschen sind wir zwider, ich kenn sind die Goschen hauen. Und dieses Gefühl, dass irgendwie alles nicht stimmt, dass alles falsch ist, dass alles den falschen Weg geht, das kennt doch irgendwie jeder. Und wenn sich das nicht in eine spezifische Kritik umsetzt, wo man mitmachen muss oder nicht mitmacht, sondern wenn das Ganze in dieser Allgemeinheit bleibt, in diesem mentalen, subkutanen Strom des Angewidertseins von den Dingen, die da laufen, kann schon sein, dass einem Thomas Bernhard sehr nahe geht. Es ist schon ein Psychogramm in gewisser Weise auch eines bestimmten Typus des kulturellen Österreichertums, sagen wir es einmal so, ja. Da ist schon eine Mentalität gespiegelt. Das hat auch damit zu tun, dass die Österreicher einen derartig tiefen Fall hinter sich haben, von der Großmacht im Zentrum Europas in die völlige Bedeutungslosigkeit. Dieser Fall hat sich ja im letzten Jahrhundert abgespielt und das ist ein radikaler Fall gewesen. Und ich denke, dass diese Form, auf das Leben zu blicken, und sich über die Fehler der anderen zu erheben und natürlich auch mit einer gewissen Ironie, dass das damit zu tun hat, dass er in eine Art von Lebenskunst mit diesem Fall zurechtzukommen. Interview mit Bernhard im üblichen Sinn ist nicht möglich. Er hat kein Telefon, beantwortet kaum Briefe, lässt sich ungern fotografieren, spricht selten vor Menschen. Agi, Marie Agnes, Baronin von Handel, sagt am Telefon, gut, mach ich. Wir kommen unangemeldet. Agi, zuerst wird er wahrscheinlich nur blödeln, er blödelt immer. Bernhards knallgelber VW sticht gleich ins Auge. Das Gehöft, fast quadratisch wie eine Festung, wirkt renoviert. Sauber, von außen beinahe steril. Der Kuhstall ist leer. Agi schlägt mit der Faust an die Tür. Thomas, schreit sie. Nichts rührt sich. Thomas, so mach doch auf! Endlich hört man Schritte schleifen. Sie, ich hab wen dabei. Er, aber du weißt doch, ich will das nicht. Durch einen dunklen, kargen Vorraum, vorbei an der sparsam möblierten Wohnstube, in der deplatziert ein Bügelbrett steht, kommt man ins Besucherzimmer. Drei harte, hohe Lehnsessel, ein Kamin ohne Feuer, an der Wand ein naiv buntes Ölbild, Holzspäne, ein paar Bücher. Es ist eiskalt, nicht geheizt. Rauchen verboten. Es dämmert. Bernhard lässt es finster. Er sieht krank aus, schütteres Haar, die Nase porös. Schmale, misstrauische Augen. Er beginnt gleich zu reden, macht sich über Agi lustig, redet in einem fort, verhöhnt sie, spöttelt ironisch. Eine beißende Ironie, quälend. Agi tut so, als merke sie nichts. Ein echtes Gespräch ist nicht möglich. Ein Blatt Papier, einen Bleistift hervorholen, mitschreiben, daran ist nicht zu denken. Bernhard, permanent lächelnd, ein böses, hilfloses Lächeln, igelt sich ein in Aggression. Agi erwähnt ihre Söhne. Bernhard, man müsste drastische Maßnahmen ergreifen, damit nicht zu viele Kinder auf die Welt kommen. Da jammern alle, es gibt zu viele, und dann unterstützt man das noch. Zuerst kriegen die Leute Kinder, und dann reden sie immer davon, was ihnen die Kinder für Sorgen machen. Man müsste allen Leuten, die Kinder kriegen, die Ohren abschneiden. So Andreas Müller in der Münchner Abendzeitung im Dezember 1971. Er ist einer von vielen abgewimmelten Besuchern von Thomas Bernhard, der sich, wo er nur konnte, dem Schriftstellerbetrieb entzog. Ein ausführliches Interview wie das, welches er ein Jahr zuvor dem Filmemacher Ferry Radax gewährt hatte, ist selten. Ich bin am liebsten allein. Im Grunde ist es ein Idealzustand. Mein Haus ist auch eigentlich wie ein riesiger Kerker. Ich habe das sehr gern. Möglichst kahle Wände. Es ist kahl und kalt. Das wirkt sich auf meine Arbeit sehr gut aus. Die Bücher oder was ich schreibe, gleicht ganz dem, worin ich hause. Manchmal kommt mir vor, dass die einzelnen Kapitel in einem Buch so wie einzelne Räume in diesem Haus sind. Die Wände leben, nicht so. Die Seiten sind wie Wände und das genügt. Man muss sie nur intensiv anschauen. Wenn man eine weiße Wand anschaut, stellt man fest, dass sie ja nicht weiß, nicht kahl ist. Wenn man lang allein ist, sich ans Alleinsein gewöhnt hat, im Alleinsein geschult ist, entdeckt man überall dort, wo für den normalen Menschen nichts ist, immer mehr. An einer Wand entdeckt man Risse, kleine Sprünge, Unebenheiten, Ungeziefer. Es ist eine ungeheure Bewegung an den Wänden. Tatsächlich gleicht Wand und Buchseite sich fast vollkommen. Meine Lebensweise ist für den Außenstehenden eintönig. Jeder andere um mich herum lebt ein viel aufregenderes, oder wenn schon nicht aufregenderes, so interessanteres Leben. Für mich ist das Leben meiner Nachbarn, die ganz einfachen handwerklichen Berufen nachgehen. Mein Nachbar ist ein Bauer. Schräg gegenüber wohnt ein Papierarbeiter. Gleich daneben ein Zimmermann. In weiterer Umgebung nur Papierarbeiter, Handwerker, Bauern. Das ist für mich interessant. Eine Beschäftigung, wie mir vorkommt, die, obwohl sie 100.000 Mal immer wieder in der gleichen Weise ausgeführt wird, vor sich geht, immer wieder neu ist. Mein eigenes Leben, meine eigene Beschäftigung, mein eigener Tag kommt mir monoton, eintönig, inhaltslos vor. Nach drei kaum beachteten Gedichtbänden war Thomas Bernhard 1963 mit Frost der Durchbruch gelungen. Den raschen Erfolg seines Romans hat der damals 32-Jährige seinem prominenten Fürsprecher Karl Zuckmayer zu verdanken. Ihn hatte Bernhard gebeten, eine Rezension über seinen ersten Roman zu verfassen. Zuckmayer schrieb, es werde da etwas zum Anklang gebracht, was wir nicht kennen und wissen, was wir mit Erlebtem, Erfahrenem, auch mit literarischen Vorbildern kaum vergleichen können. Die Handlung von Frost ist so knapp wie der Titel des Romans. Ein Medizinstudent soll den als verrückt geltenden Kunstmaler Strauch beobachten. Dieser lebt, vollkommen zurückgezogen, im Gebirgsdorf Weng im Salzburger Land. In endlosen Monologen teilt Strauch ihm seine finsteren Gedanken mit. Nach Schwarzach zurückgekehrt, erfährt der Student, dass Strauch im Gebirge verschwunden ist. Die Erforschung der Finsternis ist das Thema aller Erzählungen des frühen Bernhard. Der Bruch mit der ländlichen Idylle steht zu Beginn der Entwicklung der unverwechselbaren Stimme des späteren Übertreibungskünstlers. Für Frost erhielt Bernhard seinen ersten Preis, den Bremer Literaturpreis, der mit 10.000 Mark dotiert war. Davon kaufte er sich 1965 einen alten Vierkanthof im oberösterreichischen Ohlsdorf. Er erfüllte sich damit einen Wunsch, den er in einem frühen Gedicht formuliert hatte. Aufzuwachen und ein Haus zu haben, dieses Irgendwo und Wie. Unentwegt nach Frucht zu graben, eine eigene Quelle haben. Du erreichst es nie. Während mein Bruder, dem eine ungeheure Karriere vorausgesagt ist, in den Vereinigten Staaten von Amerika an den wichtigsten Universitäten Vorträge über seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Mutationsforschung hält, worüber vor allem die wissenschaftlichen Blätter auch in Europa mit einem geradezu beängstigenden Enthusiasmus berichten, habe ich der zahllosen auf den kranken Menschenkopf spezialisierten Institute in Mitteleuropa müde in seinem Hause Quartier nehmen dürfen, und ich rechne es ihm hoch an, dass er mir das ganze Gebäude völlig bedingungslos zur Verfügung gestellt hat. Dieses Haus, ein Erbstück seiner vor einem halben Jahr ganz plötzlich verstorbenen Frau, das ich vorher niemals gesehen habe, ist mir in den ersten Wochen, in welchen ich es mit der mir eigenen Vorliebe für derartige Alte, in ihren Proportionen, das heißt in ihren Gewichten und Maßen, sich mit der allgemeinen und besonderen Naturharmonie vollkommen deckenden habe bewohnen dürfen, entgegen sämtlichen Ahnungen, die mich jahrelang auf das Tiefste zu quälen und bis in die Zellen hinein auf das Tödlichste zu stören imstande gewesen waren, zur einzig möglichen Zuflucht für meine jedenfalls zweifelhafte Existenz geworden. So der Beginn der Erzählung »Die Mütze«, vom Autor selbst gelesen. »Die Mütze« schrieb Bernhard kurz nach seinem Einzug in den Vierkanthof in Ohlsdorf Mitte der 60er Jahre. Hier nun der gekürzte Fortgang der Erzählung, die als eines der Meisterwerke Bernhards gilt. Dazwischen ein Interview aus dem Jahr 1968, das Wolfgang Pehnt, damals Redakteur beim Deutschlandfunk, mit dem Autor führte. Zur Sache. Ich bin nach Pauschalen gelaufen, weil ich nicht verrückt werden will. Ich muss aus dem Haus, wenn ich nicht verrückt werden will. Die Wahrheit aber ist, dass ich verrückt werden will. Ich will verrückt werden. Nichts lieber als wirklich verrückt werden. Aber ich befürchte, dass ich noch lang nicht verrückt werden kann. Ich will endlich verrückt werden. Ich will nicht nur Angst haben vor dem Verrücktwerden, ich will endlich verrückt werden. Wir haben zwei Ärzte, wovon einer ein höchst wissenschaftlicher Arzt ist, prophezeit, dass ich verrückt werde. In Kürze werde ich verrückt werden, haben mir die beiden Ärzte prophezeit. In Kürze. Jetzt warte ich schon 2 Jahre darauf, verrückt zu werden, aber verrückt geworden bin ich noch immer nicht. Aber ich denke, in der Dämmerung und in der plötzlichen Finsternis die ganze Zeit, dass ich, wenn ich am Abend in meinem Zimmer, wenn ich im ganzen Haus nichts mehr sehe, wenn ich, was ich anrühre, nicht mehr sehe, zwar vieles höre, aber nichts sehe, höre und wie höre, aber nichts sehe, wenn ich diesen entsetzlichen Zustand aushalten, die Dämmerung und die Finsternis in meinem Zimmer oder wenigstens im Vorhaus oder wenigstens irgendwo im Haus aushalten würde, wenn ich ungeachtet des ja tatsächlich unvorstellbaren Schmerzes das Haus auf gar keinen Fall verlassen würde, dass ich dann verrückt werden müsste. Aber ich werde den Zustand der Dämmerung und der plötzlichen Finsternis nie aushalten. Ich werde immer wieder aus dem Haus laufen müssen, solange ich in Unterrach bin. Und so bin ich so lange in Unterrach, bis mein Bruder aus Amerika zurück ist, aus Stanford und Princeton zurück ist, von allen nordamerikanischen Universitäten zurück ist, so lange, bis die Jalousien wieder geöffnet, die Dienstboten wieder im Haus sind. Ich werde immer wieder aus dem Haus laufen müssen, und das geht so. Ich halte es nicht mehr aus und laufe fort. Ich sperre alle Türen hinter mir zu. Die ganzen Taschen habe ich dann voller Schlüssel. Ich habe so viele Schlüssel in meinen Taschen, vornehmlich in den Hosentaschen, dass ich, wenn ich laufe, einen entsetzlichen Lärm mache. Und nicht einen entsetzlichen Lärm, ein fürchterliches Geklirre. Die Schlüssel bearbeiten, wenn ich laufe, wenn ich nach Burgau oder wie heute Abend nach Pajalen hinüberhetze, meine Oberschenkel und meinen Bauch. Und die Rocktaschen bearbeiten meine Hüften und verletzen mein Rippenfell, weil sie sich durch die große Geschwindigkeit, die ich sofort nach dem Verlassen des Hauses erreichen muss, an meinem unruhigen Körper sperren. Allein von den Hosensackschlüsseln habe ich mehrere Verletzungen, jetzt sogar schon eiternde Wunden an meinem Bauch, vor allem weil ich in der Finsternis auf dem brutalen Gefrorenen immer wieder ausrutsche, hinfalle. Obwohl ich jetzt schon hunderte Male diese Straßen auf- und abgelaufen bin, falle ich immer noch hin. Vorgestern bin ich 4-mal hingefallen, letzten Sonntag 12-mal und habe mir, was ich erst zu Hause bemerkt habe, mein Kinn verletzt. Mein Kopfschmerz hat mich meinen Kinnschmerz gar nicht wahrnehmen lassen. Also kann man sich vorstellen, wie groß mein Kopfschmerz ist, wenn er diesen Kinnschmerz, hervorgerufen von einer tiefen Wunde in den Unterkiefer hinein, hat unterdrücken können. In dem großen Spiegel in meinem Zimmer, in welchem ich, wenn ich heimkomme, sofort den Grad meiner Erschöpfung feststelle, meiner Körpererschöpfung, meiner Geisteserschöpfung, meiner Tageserschöpfung, habe ich dann die Kinnverletzung gesehen. Eine solche Verletzung hätte ja von einem Arzt zusammengenäht werden müssen. Aber ich habe keinen Arzt aufgesucht. Ich suche nie mehr einen Arzt auf. Ich verabscheue die Ärzte. Ich lasse diese Kinnwunde, wie sie ist. Zuerst nicht einmal die Kinnverletzung selbst, sondern eine große Menge gestockten Blutes auf meinem Rock. Ich bin erschrocken, wie ich den blutigen Rock gesehen habe, denn nun ist, fuhr es mir durch den Kopf, der einzige Rock, den ich anhabe, blutig. Aber, sagte ich mir sofort, ich gehe ja nur in der Dämmerung, nur in der Finsternis auf die Straße, also sieht kein Mensch, dass mein Rock blutig ist. Ich selber aber weiß, dass mein Rock blutig ist. Ich habe auch gar nicht versucht, meinen blutigen Rock zu reinigen. Noch vor dem Spiegel bin ich in ein Gelächter ausgebrochen. Und während dieses Gelächters habe ich dann gesehen, dass ich mir ja das Kinn aufgeschlagen habe, dass ich eine schwere Körperverletzung an mir herumtrage. Merkwürdig, wie du mit einem aufgeschlagenen Kinn ausschaust, habe ich mir gedacht, wie ich mich im Spiegel mit dem aufgeschlagenen Kinn gesehen habe. Abgesehen davon hatte ich mir auch meine Hose zerrissen. Herr Bernhard, bevor Sie jetzt Ihre neue Erzählung lesen, ein paar Fragen zu Ihrer Arbeit. Ihre Prosa unterscheidet sich ja in einigen oder vielleicht sogar in vielen von dem, was heute als aktuell gilt. Da gibt es Schicksale und Abgründe, die die Schicksale und Abgründe bestimmter Figuren Ihrer Erzählungen sind. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Landschaft und der Figur. Das ist ja auch recht selten in dem, was heute geschrieben wird. Und dieser Zusammenhang ist so eng, dass man also manchmal versucht, es zu sagen, die Figuren sind eine Art Emanation der Landschaft. Und es gibt vor allem eine Sprache, die ganz intensiv sich mit den Zuständen, von denen die Rede ist, zu identifizieren sucht. Das alles klingt ein bisschen nach Außenseitertum. Sehen Sie selbst sich als Außenseiter? Ich selbst sehe mich nicht als Außenseiter, aber was man nicht sieht, kann gesehen werden. Ich beschreibe das, was ich sehe andererseits, ob das die Außenwelt ist oder, wie man sagt, die innere. Stilistisch ist es wahrscheinlich mein Musikstudium, das eine große Rolle spielt, schon in den Gedichten gespielt hat, auch in der Prosa, und dass ich immer mehr zu perfektionieren, könnte man wohl sagen, wohin das führt, weiß ich nicht, habe. Vielleicht eine kontrapunktische Monotonie, nicht?

Ich weiß nicht, was sich die Leute unter einem Schriftsteller vorstellen, aber jede Vorstellung in der Beziehung ist sicher falsch. Was mich betrifft, bin ich kein Schriftsteller, ich bin jemand, der schreibt. Andererseits bekommt man Briefe aus Deutschland oder irgendwoher, aus Provinzstädten, aus größeren oder von Sendern oder gewissen Veranstaltungsunternehmungen. Man tritt dort auf, man wird vorgestellt als ein tragischer, düsterer Dichter. Das geht so weit, dass man in Laudationen auch als solcher vorgestellt wird, in so pseudowissenschaftlichen Arbeiten. Es heißt dann, das ist ein Autor, ein Schriftsteller, der so und so einzuordnen ist. Und die Bücher sind düster, die Figuren sind düster, die Landschaft ist düster. Also der Mensch ist auch düster, der jetzt vor uns sitzt. Bei seiner Laudatio bleibt eigentlich gar nichts übrig als irgendein düsterer Klumpen in einem dunklen Anzug womöglich. Ausstrahlen. Und zwar nicht nur weltweit, sondern universell. Jedes Wort ein Treffer. Jedes Kapitel eine Weltanklage. Und alles zusammen eine totale Weltrevolution bis zur totalen Auslöschung. So formulierte Thomas Bernhard selbst seinen Anspruch an sein Werk. Großes Solo für Thomas Bernhard. Bernhard über Bernhard.